Erster nicht, wir sind wichtig. Gott ist wichtig. Er ist gut und treu. Zweiter, andere Leute fragen, wo ist euer Gott? Dritter, unser Gott ist im Himmel. Er macht alles, was er will. Vierter, ihre Götter sind aus Silber und Gold. Menschen haben sie gemacht. Fünfter, sie haben einen Mund. Aber sie sprechen nicht. Sie haben Augen. Aber sie sehen nicht. Sechster, sie haben Ohren. Aber sie hören nicht. Sie haben eine Nase. Aber sie riechen nicht. Siebter, sie haben Hände und Füße. Aber sie fühlen und gehen nicht. Achter, die Macher sind wie diese Götter. Wer ihnen glaubt, ist auch so. Neunter, Israel, vertraue auf Gott. Er hilft dir. Er schützt dich. Zehntes Haus Aaron, vertraue auf Gott. Er hilft dir. Er schützt dich. Elfter, alle Leute, die Gott ehren, vertraut auf ihn. Er hilft euch. Zwölfter, Gott denkt an uns. Er gibt Israel Gutes. Er gibt dem Haus Aaron Gutes. Dreizehnter, Gott gibt allen Gutes. Er hilft kleinen und großen Menschen. Vierzehnter, Gott gibt euch viele Kinder. Er macht euch reich. Fünfzehnter, Gott schenkt euch Gutes. Er hat Himmel und Erde gemacht. Sechzehnter, der Himmel gehört Gott. Die Erde gab er den Menschen. Siebzehnter, tote Menschen loben Gott nicht. Sie sind an einem stillen Ort. Achtzehnter, wir danken Gott jetzt und für immer. Lobt Gott.